Bighorn und Ba-Ba. Wenn Menschen nach mehr Herrschaft streben, läuft es ein bisschen wie beim Feuermachen. Eine kleine Flamme kann sich ruckzuck zu einem großen Brand entwickeln, der sich nach allen Seiten ausbreitet. Die landwirtschaftliche Revolution begann damit, dass vereinzelte Menschen ein paar Weizenhalme zwangen, an einem bestimmten Ort zu wachsen. Und bald darauf versuchten die Bauern, alles zu beherrschen, was sie in die Finger bekamen. Wenn wir dem Weizen sagen können, dass er auf Feldern wachsen soll und dem Wasser, dass es durch Gräben fließt, überlegten die Bauern, dann könnten wir das Gleiche doch auch mit Schafen, Pferden und Hühnern tun. Aber Tiere waren sehr viel schwerer zu bändigen als Weizen oder Wasser. Wilde Schafe, Pferde und Hühner hatten nämlich keine Lust, den Menschen zu gehorchen. Absolut nicht. Trotzdem ließen unsere Vorfahren nicht locker. Und siehe da, Schritt für Schritt gelang es ihnen, einige Tierarten unter ihre Kontrolle zu bringen. Stell dir einmal vor, ein junger Jäger und Sammler namens Eichhörnchen, Spitzname Hörnli, und ein Bauernjunge, genannt Wolf, liefen sich damals über den Weg. Hörnli hockte gerade oben in einem Baum und sammelte Nüsse, als er unter sich plötzlich etwas Verrücktes sah. Wolf kam anspaziert, sichtlich stolz, mit einem langen Stock in der Hand. Und hinter ihm her trottete eine riesige Schafherde. »Was ist denn das?« Hörnli riss ungläubig die Augen auf. »Laufen die Schafe dir etwa hinterher?« »Klar«, sagte Wolf, »es sind doch unsere Schafe.« »Wie meinst du das, unsere Schafe? Wie können sie euch gehören? Meine Leute jagen manchmal auch Schafe, aber die haben Angst vor uns. Die lassen uns überhaupt nicht an sich heran. Und ganz ehrlich, ich habe manchmal auch ein bisschen Angst vor ihnen.« »Du hast Angst vor Schafen?« Wolf lachte. »Naja, zumindest vor diesem dicken Bock mit den gewaltigen Hörnern. Wir nennen ihn Big Horn. Der hat meinen Großvater mal über den Haufen gerannt. Seitdem hinkt mein Opa. Manchmal kommt auch ein kleines, dürres Schaf und schnuppert in unserem Lager herum. Es ist total neugierig. Aber sobald man sich ihm nähert, ist es weg, blitzschnell. Ganz selten erwischen wir mal ein altes oder verletztes Schaf. Aber meistens sind die Bären oder Wölfe schneller.« »Unsere Schafe sind ganz anders«, sagte Wolf. »Ja, das sehe ich. Woher habt ihr sie?« »Es fing an, als meine Oma klein war«, erklärte Wolf. »Einige der Dorfbewohner hatten damals eine geniale Idee. Sie bauten einen Zaun quer durch eine enge Schlucht, ganz hier in der Nähe, und scheuchten eine Schafherde hinein. Dann blockierten sie den Ausgang am anderen Ende der Schlucht, sodass die Schafe gefangen waren. Wölfe und Bären konnten nicht zu ihnen hinein, aber die Dorfleute konnten sich eins rausholen, wenn sie Hunger hatten.